Hallo? Herr Pohlmann. Moment, sagt mal, Herr Pohlmann, Sie? Ja, Herr Pohlmann aus Bielefeld. Okay, jetzt haben Sie auch eine andere Rufnummer, habe ich gerade auf dem Display gesehen. Jetzt sind Sie auch lauter zu hören. Ah ja, gut. Ich habe die Rufnummer 123456 in Bielefeld. Ja, okay. Was, 123456 in Bielefeld, das ist ja gut. Sagen Sie mal, Herr Pohlmann, darf ich mal kurz fragen, wie alt Sie sind? Ja, 41 oder, 2, oder 42 eigentlich. Und wieso sitzen Sie selber in Sozialhilfe? Das liegt daran, dass ich damals einen großen Diebstahl hatte. Ich hätte ihn verhindern können, wenn die Polizei mir nicht Platzverweis erteilt hätte. Und bei dem Diebstahl wurden auch Unterlagen gestohlen, worauf das Finanzamt schön schätzen konnte. Und nach der Schätzung kam irgendwann ein Gewerbeverbot. Das gibt's doch. Das ist ja wieder der Hammer. Ja. Also, aber ich meine, Sie sind ja ein guter, der Dr. Austin ist ja auch so einer, ne? Der hat ja auch so eine Scheiße mit dem blöden Finanzamt und der Schatzerei hinter sich. Mhm. Den kennen Sie doch aber auch, der Dr. Austin, oder? Nein, den kenne ich gar nicht. Den kennen Sie nicht, der ist über den Herrn Schmidt zu erreichen. Weil der Herr Schmidt, also dieser Rechtsassessor, für mich ist das ein großartiger Kollege, ja? Ja. Aber dieser Rechtsassessor Schmidt und dieser Dr. Austin, die sind nämlich kräftig dabei, hier eigentlich eine Steuerrevolution machen zu wollen. Mhm. So unter vielem anderen. Setzen Sie sich mal bitte mit dem Herrn Schmidt in Verbindung. Ich habe jetzt die Telefonnummer von Dr. Austin gar nicht da. Warte mal, jetzt muss ich gerade wieder den Raum verlassen, sonst habe ich wegen dem Akku da. Wir haben im Haus nicht überall die gleichen guten Verbindungen. Ja. Jetzt Moment, vielleicht habe ich den Dr. Austin sogar tat. Ach, ich habe mein Büro oben und da muss ich wieder runterrennen. Und nee, ich habe doch Dr. Austin. Haben Sie einen Kuli? Ich gebe Ihnen die Nummer. Ja. Haben Sie einen Kuli? Ja, jetzt. Okay, 05346. Ja. Und dann die Rufnummer 5602. Der hat selber noch eine Firma. Also der ist ganz großartig im Internet. Ich habe jetzt aber die Internetseiten nicht. Aber diese Telefonnummer. Dieser Dr. Austin hat die gleiche Scheiße erlebt. Und zwar, weil man ihn juristisch beschuldigt hat, er hätte den Titel, den er hat, also diesen Doktortitel, hätte er sich gekauft. Mhm. Dann hat man ihm das nicht geglaubt, dass der wirklich legal, dass er ihn erworben hatte im Ausland. Und hier in Deutschland hat man zu ihm gesagt, Titelmissbrauch. Mhm. Daraufhin hat er natürlich dann auch mit seiner Firma und was auch immer, was er gemacht hat, einen riesen Ärger gekriegt. Das Finanzamt ging hin und hat dann mal aber kurz geschätzt, nämlich geschätzt, als hätte er den Titel, dann hätte er ja Einkünfte gehabt, was weiß ich für Größenordnung. Der Dr. Austin hat mir am Telefon erklärt, die haben mich so hoch geschätzt, so viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben verdient. Ja. So, und dann war er fertig, wegen diesem scheiß Finanzamt. Ja. So wie Sie jetzt, ne, wenn Sie mir das so schildern. Ja, so ähnlich war es gewesen. Ja, genau, das ist immer das gleiche Spiel und dabei muss man wissen, dass ja unsere Finanzämter, die haben ja schon, die brauchen ja keinen Titel. Ja. Die können ja schon selber vollstrecken. Die müssen nicht rumstreiten, ob eine Forderung vor Gericht wirklich so durchsetzbar ist. Und ich habe noch einen Fall über eine sehr liebe Bekannte, deren Bruder, mit dem macht man es genauso. Ja. Der wird einfach hochgeschätzt und ruckzuck ist das alles, was man gemacht hat, kaputt. Aber aus irgendeinem Grunde sind Sie noch nicht so ganz bekannt geworden. Das muss auch nicht sein. Lassen Sie mich ganz schön im Hintergrund. Ja. Ich sag's mal so, für Sie. Ja, machen Sie jetzt gerade mit mir ein Interview oder wie? Ja, genau. Ehrlich, was machen Sie mit dem Interview dann? Das Interview wird für die Leute veröffentlicht, die Ihnen dann Geld bezahlen können. Ehrlich? Ja. Oh ja, da fangen wir mal mit Schnatzi Bossi an. Kennen Sie Rechtsanwalt Rolf Bossi? Ja, nicht gut erreichbar, aber hat auch ein Buch geschrieben. Ein? Und Schlimmes erlitten. Richtig. Vor allen Dingen. Aber nicht nur er, auch seine Kanzleikollegen zum Teil, ne? Das weiß ich nicht unbedingt. Ich weiß nur, das wird. Jetzt sind es, glaube ich, 4 Jahre. Ist seine Tochter, die Marion, gestorben. Mhm. Hm? Bei Herrn Schrammen ist auch die Tochter gestorben. Herr Schrammen kenne ich nicht, wer ist das? Auch ein Rechtsanwalt, der schon gewalttätig angegriffen wurde. Er hat aber seine Zulassung erstmal zurückgegeben. Freiwillig? Ja. Ja, da stehe ich auch manchmal davor. Wurde die Tochter ermordet. Und man vermutet, vielleicht hat es doch damit zusammen, hängt es damit zusammen, dass er ja auch schon mal platte Reifen hatte und andere Dinge, ganz entsetzliche Sachen. Und wissen Sie was, ich habe ja auch ein Kind. Also ich bin, glaube ich, jetzt 52 oder 53. Ach, ich rechne schon gar nicht mehr nach 50. Ne? Ich habe einen Sohn. Der wurde doch ganz kurioserweise, der hatte bei IKEA gelernt, war 10 Jahre bei IKEA, ja, dieser große Möbelgigant ja. Da. IKEA. Und dann passiert ihm zwei Fehler passieren ihm. Einmal hat es mit Haschisch zu tun Und das zweite Mal war er etwas zu plump gegenüber einer Kollegin. Auf jeden Fall rief mein Sohn, das ist jetzt auch schon wieder bald 2 Jahre her, rief er mich ganz hektisch an und sagte, du Mama, du kannst dir das nicht vorstellen. Die haben mich von unten von der Kasse hochgepfiffen ins Büro und dort haben die mich 3 Stunden lang dazu gezwungen und mir erklärt, wenn du jetzt hier nicht freiwillig die Kündigung mit unterschreibst, kommst du hier nicht mehr raus. Das ist ja glatte Erpressung. Nötigung. Ja, nicht nur das. Und die haben ihn 3 Stunden dermaßen, mein Sohn wollte sich verteidigen, wollte klarstellen, wie das wirklich war und dass es nicht so gemeint war und alles, das hat die alles gar nicht interessiert. Er sollte bei Ikea irgendwo oben, da in diesen komischen Büroräumen, wie die da alle haben, ne, war er vor der versammelten Belegschaft der Führungsspitzen einfach nur eingesperrt in diesem Raum und wurde gezwungen, das zu unterschreiben. Danach rief mein Sohn mich total fertig auf dem Handy an und sagte, du Mama, du kannst dir gar nicht vorstellen, das gibt's doch gar nicht, was mir gerade passiert ist. Der war fix und foxy. Es war wirklich schlimm, auf jeden Fall war er sein Job los. Dann sag ich zu Marc, hör mal Marc, du gehst jetzt hin und widerrufst sofort dieses Unterschriebene. Das ist ja eine Willenserklärung unter Druck, nach 116 oder 117 BGB ist das nicht zulässig, das kannst du widerrufen. Ja. Da war mein Sohn natürlich, wissen Sie, Kinder sind immer super gescheit, die sind immer gescheit. Dann kam mein Sohn auf die Schnapsidee, du Mama, ich geh mal zum Anwalt. Dann habe ich zu ihm gesagt, was willst du denn dort, du hast doch einen im Haus. Sagt er, nee, ich gehe jetzt mal zum Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja gut, das Kind ist jetzt 30, das war vor 2 Jahren, also er war volljährig, da kann ich dann auch nichts mehr machen. Und ich verfolge das dann so von der Ferne, ja. Da kommt der Fachanwalt für Arbeitsrecht dazwischen, dann braucht er noch einen Fachanwalt für Strafrecht, wegen diesen blöden Haschisch-Zigaretten da. So, mein Sohn hat bezahlt und hintendran kam nichts raus. Ich habe meinen Sohn permanent angerufen und habe gesagt, könntest du mir mal den Namen sagen? Dann rufe ich den an. Ja. Von Kollege zu Kollege, wie man das richtig macht. Weil ich habe von vornherein gesehen, wenn das so läuft, wie immer läuft, dann kommt natürlich nichts dabei raus. Aber mein Sohnemann, die sind ja so übergescheit, diese Kinder, ja. Der meint, er macht es richtig. Die Folge war, er war sein Job los, er hatte eine strafrechtliche Verurteilung wegen BTM. Da hatte Bossi übrigens noch zu mir gesagt, soll ich ihren Sohn verteidigen? Das war eine Frage von Bossi zu mir. Ja. Wir waren da schon in Kontakt, Rechtsanwalt Rolf Bossi und ich, wegen anderen Sachen. Ja, und dann fragt er noch. Dann sage ich zu meinem Sohn, du hör mal, du kriegst den Rechtsanwalt Bossi zur Verteidigung. Du sagst, sag mal, spielst du? Den kann ich doch nie bezahlen. Also mein Sohn, mit meinem Sohn, ich konnte gar nichts mit dem reden. Ja, und jetzt haben wir die Folge. Mein Sohn ist jetzt auch in Hartz IV. Hat jetzt einen Tankstellenjob annehmen müssen, muss dauernd Nachtschichten schieben. Von Mitternacht bis morgens um 7. Pennt wieder den ganzen Tag, hat nichts von seinem Leben und. Und der Junge ist jetzt gerade mal um die 30. Mhm. Das ist doch der Hammer. So, also ich wollte jetzt mal sagen zu Rechtsanwalt Bossi und mir, also vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, starb seine Marion. Und dann hat Bossi sein letztes Buch geschrieben, der hat mehrere Bücher geschrieben. Vor allen Dingen hat er in den 70er Jahren das Buch geschrieben, Ich fordere Recht. Haben Sie davon überhaupt schon mal was gehört? Nein, gar nicht. So. Bei Bossi und mir war das Problem, weil ich hatte ja diesen Fall mit diesem Justizmobbing zeitgleich. Ja, das war ein anderer Fall, aber wir waren da schon alle in der gleichen Ecke. Spinnt hier eigentlich jemand? Tickt da einer nicht richtig? Steht er unter Drogen? Oder wie kann denn so eine Sauerei passieren, ja? Und da waren wir irgendwie, und dann las ich dieses Buch, Ich fordere Recht zum zweiten Mal. Das war ein Buch aus den 70er Jahren. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe dann etwas gemacht gegenüber der Universitätsbibliothek Freiburg. Aber das ging ganz gut dann, weil dieses Buch war nämlich damals vergriffen. Es wurde auch nie wieder neu aufgelegt. Wir haben das. Habt ihr? Ja, wir haben es jetzt auch wieder. Jetzt ist es wieder da, auch als Taschenbuchausgabe. Kannst du bei eBay kriegen. Mhm. Ja? Also, auf jeden Fall damals, 2001, 2002 war das, war auf jeden Fall dieses verdammte Buch vergriffen. Und genau da fing es nämlich an. Ich habe nämlich runtergefaxt an die Kanzlei Bossi. Du sag mal, ich hätte das Buch gern noch einmal. Und da teilt der Bossi, und das war sehr nett von der Kanzlei, dann habe ich nämlich Kopien bekommen. Das Sekretariat der Kanzlei Bossi hat mir das ganze Buch kopiert, mir zukommen lassen, sich dafür entschuldigt, dass das Buch vergriffen ist. Aber wenn es mich so interessiert, dann bitte schön hier nochmal in Kopie. Fand ich super, oder? Ja, sicher. Das war doch klasse. Okay, inzwischen aber, wie gesagt, gibt es das Buch wieder und es ist auch im Taschenbuch. Und es ist ein paar Euro, kannst du es kriegen, kein Problem. So, aber dieses Buch von Rechtsanwalt Bossi, da ging es darum, um diese große Problematik der Schuldunfähigkeit. Ja, ist jetzt hier einer, der hier so durchknallt, wirklich dermaßen nicht mehr richtig tickt, der tickt dann nicht mehr richtig im Kopf? Oder was ist denn da eigentlich los? Und als ich dieses Buch im Jahr 2001, 2002 zum zweiten Mal gelesen habe, nee, zum dritten Mal sogar, ist mir aufgefallen, dass das irgendwie so nicht ganz stimmt. Dann habe ich der Kanzlei Bossi ein richtig wütendes Fax runtergeschickt und habe zum Bossi gesagt, du sag mal, du Oberdubel, so geht das doch gar nicht. Und dann begann ein Kontakt, weil ich dann mit dem Bossi gestritten habe und habe ihm erklärt, hör mal, so geht das nicht, das sind doch ganz andere Dinge, die da dahinter stehen. Und dann entwickelte sich ein Kontakt über Jahre zwischen Rechtsanwalt Bossi und mir. Und am Ende habe ich ihm ein Mandat runtergegeben und habe gesagt, Bossi, ich brauche hier ein Wiederaufnahmeverfahren, ich bin kein Fachanwalt für Strafrecht, ich weiß nicht, wie das geht, komm, mach mal. Und Bossi ist sofort reingesprungen, und zwar wegen einem Richter. Dieser Richter lebt hier bei mir im Landkreis. Soll ich den Namen nennen? Der steht auch in Bossis Buch. Ja. Das ist Richter Wetz, der Vizepräsident des Landgerichtes Waldshut-Tiengen, Strafrichter. Mhm. Dieser Richter Wetz hat mir im Lauf dann so, weil ich ja dazugehöre, ich wohne ja im Landkreis Waldshut, ich bin dort auch ausgebildet worden als Rechtsreferendarin in Waldshut. Mhm. Und ich glaube, da bin ich irgendeinem Staatsanwalt mal ganz böse auf die Füße gestiegen. Das können wir mal später nochmal bereden, aber ich würde mal sagen, da war irgendwas, weil ich bin nämlich hingestanden, da war es damals, war ich bei der Staatsanwaltschaft als Beamtin auf Widerruf, und da sollte ich irgend so ein scheiß BTM-Fällchen machen, ja, irgendwie so wieder mit Haschisch-Zigaretten und irgendwie sowas. Und dann bin ich in der Verhandlung gestanden und habe ein, nee, es war anders, nee, ich bin da hingegangen zu meinem Vorgesetzten, ich sollte diesen Fall machen, bin ich hingegangen und habe gesagt, nö, BTM mache ich nicht. Das ist ein absolut hirnrissiges Gesetz, das stimmt vorne und hinten nicht. Und hier jemanden, der eine säuft sich zu Tode und die Krankenkasse bezahlt dauernd Leberschaden, ja, und dann wegen so einem blöden Haschischpfeifel da, so da irgendeinen da, so, nö, ich mach's nicht. Mhm. Dann war der Staatsanwalt stinksauer. Ich hätte fast meinen Referendarsdienst verloren. Mhm. Ja, ich habe mich ja geweigert, das zu machen. Und dann ging das aber ganz, ganz gut und glimpflich noch ab, weil damals gab es einen leitenden Oberstaatsanwalt, der später übrigens auch Landgerichtspräsident hier wurde. Und dieser Herr hieß Klein. Klein, ja, wie groß. Mhm. Also, und der Klein hat mich dann gepfiffen, ja, wie das halt so ist, ne, wenn du da so bei so einer Behörde bist. Und dann haben wir zwei einen kleinen Deal miteinander gemacht. Er wollte was von mir, dann habe ich gesagt, okay, mache ich, aber im Gegenzug nie wieder BTM-Scheiß. Ich mache das nicht. Und so lief es dann auch. Aber wissen Sie, das war eine Behörde damals. Ich war jung, ich war also nach der Uni Rechtsreferendar. Ich habe das doch alles noch gar nicht geblickt, was da wirklich läuft. Auf jeden Fall muss ich irgendeinem dieser Staatsanwälte da drüben im Landkreis Waldshut-Tiengen, heute sind die alle Richter oder so, ne? Das wechselt halt hier in Baden-Württemberg immer so zwischen Richter und Staatsanwalt oder so. Ja, bei uns auch. Also, irgendeinem, ohne dass ich das selber mitgekriegt habe, der hat mich dann aber im Blick gehabt. Das hat dem überhaupt nicht gepasst. Dazu kam, dass in dieser Rechtsreferendarzeit sowieso, da bist du ja als Referendar, du bist am Strafgericht, du bist am Amtsgericht, du bist am Familiengericht, dann bist du beim Landratsamt, du musst ja überall diese Stationen so mitmachen. Mhm. Und alle Welt, ich hatte immer so super Noten. Und jeder stand immer neben mir und hat gesagt, also wenn Sie fertig sind, dann kommen Sie unbedingt zu uns. Mhm. Ja, ich sollte irgendwie den Staatsdienst. Meine ganze Familie privat hinterher auch. Mensch, mach das doch, Claudia. Geh doch in den Staatsdienst, dann bist du doch versorgt. Dann habe ich gesagt, hör mal, was soll ich denn da? Ich bin Rechtsanwältin. Ich wollte immer nur Rechtsanwältin werden, weil ich wollte für den Menschen und den Betroffenen da sein. Ja. So, und das habe ich auch durchgezogen. Das war wahrscheinlich mein zweiter Fehler irgendwie. Denn im Hintergrund mauschelte das schon. Wieso ist denn die so bockig? Wieso kommt die denn nicht zu uns? Ja? Und das war dann alles so die Dinge, die dazu, dann hatte ich meine Kanzlei eingerichtet und so weiter, ist ja auch alles sehr aufwendig. Wenn du selbstständig bist, weißt du ja, wie es ist, ne? Dann hatte ich meine Kanzlei und die habe ich dann auch ein paar Jahre ganz friedlich so vor mich herwurscheln können. Und plötzlich kam dieses Justizmobbing rein. Sowas wie eine späte Rache oder irgendwie. Können Sie das nachvollziehen? Mhm. Hatten Sie denn in der Zeit Mandanten gegen den Willen der Richter zum Erfolg geführt? Ja, das war ja immer mein Problem. Dieter, der Herr Pohlmann macht gerade ein Telefoninterview mit mir, aber ich koche gleich. Warte mal, ich muss das noch schnell fertig machen. Ja, das Problem war ja immer, dass ich immer so eine saubere Anwältin war, dass ich ja von vornherein sagen konnte, hat Aussicht auf Erfolg oder nicht. Mhm. Ich war also nicht so wie andere Anwälte das immer machen. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir ganz bestimmt hin und so. Und dann kostet es und nachher kriegen sie es doch nicht hin und so weiter. Sowas war ich nie. Aber eines ist passiert und das kann ich jetzt hier wirklich auch sagen, weil mir das gnadenlos stinkt. Ich habe das schon oft genug in unseren Rechtsanwaltskammern angesprochen. Es ist ein offenes Geheimnis. Es passierte nämlich mal Folgendes. Ich sitze in meiner Kanzlei, meine Sekretärin da vorne dran, plötzlich ruft ein Richter an. Oder ein Staatsanwalt. Ich weiß das heute gar nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Staatsjurist. Ja? Ja. Sag zu mir, sagen Sie mal. Ich hatte damals übrigens noch einen anderen Namen. Ich habe meinen Mädchennamen wieder angenommen. Sagen Sie mal, ist das eigentlich wirklich Ihr Ernst, dass Sie die Sache so und so übernehmen? Ja? Also irgendeinen Fall, den ich hatte? Mhm. Ist das wirklich, ist das Ihr Ernst, dass Sie diesen Fall übernehmen? Das war am Telefon, sogar zwischendrin im ganzen normalen Kanzleibetrieb. Und dann fauche ich den Menschen da an, weil ich mich geärgert habe. Was geht denn das denen an? Ich kann doch Mandate annehmen, wie ich will. Ja? Ja. Und sage zu ihm, sagen Sie mal, was ist denn mit Ihnen los? Das ist mein Laden, das ist, ich kann doch Mandate annehmen, wie ich will. Sie können doch nicht zu mir sagen, was ist das denn? Und dann haben wir Krach gekriegt und dann war das Gespräch auch schon vorbei. Und ich habe mich dann so tierisch aufgeregt, ich bin vor zu meiner Sekretärin gelaufen und habe zu der gesagt, sag mal, was ist denn mit dem Richter los? Spinnt denn der? Der kann doch nicht einfach in der Rechtsanwaltskanzlei anrufen und mir Vorschriften machen, was, welches Mandat ich annehme oder welches nicht. Ja, ich habe mich tierisch aufgeregt. Aber das war so ein kleines Telefonat so nebenher, das ging dann einfach auch wieder unter. Und das ist mir auch später, erst nach Jahren, wieder eingefallen, als ich mir natürlich über meinen eigenen Fall Gedanken gemacht habe, sag mal, wie konnte denn sowas passieren? So, und inzwischen ist es so, es gibt nämlich noch einen Kollegen, den Namen nenne ich jetzt nicht, der gehört aber auch zu uns, dem ist das jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Der ist erst seit 5 Jahren, glaube ich, so in diesem Job und der erklärt uns im E-Mail-Verteiler, du, stellt euch mal vor, da ruft doch die Richterin mich an und sagt, ich soll den Antrag zurücknehmen. Ne? Mhm. Dann habe ich in der E-Mail sofort erwidert, Achtung, aufpassen, das ist die übliche Schiene. Ja, das ist die übliche Schiene. Dann war der Kollege aber viel pfiffiger als ich damals, der hat einfach dem Gericht schriftlich mitgeteilt, dass das doch wohl nicht geht. Dass ein Richter anruft und einen Anwalt dazu zu bewegen versucht, ja. Würdest du das jetzt bitte so oder so machen, nur damit der keine Arbeit hat oder was weiß ich warum, ne? Und dann ist es ihm ein zweites Mal passiert, und zwar kurz hinterher. Dann habe ich nochmal diese E-Mail wieder im Gegenzug rumverteilt, in unserem E-Mail-Verteiler, und habe gesagt, Achtung Leute, aufpassen, der nächste Schritt ist jetzt die Kammer. Aber so weit sind wir noch nicht. Also der Kollege lebt noch, und es ist gut, und hat sich gut gewehrt. Und ich habe ihm dann per E-Mail gesagt, jetzt vorsichtig, aber nicht vergessen, wir sind alle dabei, wir haben es mitbekommen. Hat sie ganz ausführlich dargestellt im Internet. Mhm. Ohne natürlich den Namen zu nennen, weder der Richterin noch seines Mandanten, also damit da auf jeden Fall die Verschwiegenheitspflicht natürlich noch bleibt. Und nachdem das dann auch war, bin ich runter zu meiner RAK, meiner Rechtsanwaltskammer, und habe dort mal mit dem Geschäftsführer dieses Problem so angeordnet. Ne, habe gesagt, sag mal, wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt hier Hilfs-Sheriffs der Polizei, Hilfs-Sheriffs der Staatsjuristen? Und das ist übrigens im Moment auch das Thema, was bei mir ganz, ganz oben steht. Ich habe vor kurzem wieder von meiner Rechtsanwaltskammer Mitteilungen bekommen, wie wir mit dem Geldwäschegesetz umzugehen haben. Ne, ist ja auch so ein Ding. Mhm. Da sind ja schon mal Kollegen vor ein paar Jahren vom Bundesverfassungsgericht gestanden, als das blöde Ding rauskam. Das war ein Strafrechtler und da ging es genau darum, dass aus der Beute gegebenenfalls der Rechtsanwalt zur Verteidigung bezahlt wird. Und von uns Rechtsanwälten wird erwartet, dass wir riechen müssen, woher das Geld kommt. Dann habe ich da unten und überall in jeder Justizbehörde gesagt, sag mal, seid ihr eigentlich noch ganz dick im Kopf, wenn ich einen Zivilprozess habe und ich muss die Gerichtskosten bezahlen. Ja, glaubt ihr denn, ihr guckt selber, woher das Geld kommt? Das kann doch auch aus irgendeiner faulen Geschichte kommen. Prüft denn bei euch jemand, ob die Gerichtskosten wirklich legales Geld sind? Aber von uns Anwälten erwartet ihr es. Ihr seid doch nicht ganz dicht im Kopf. Verstehen Sie? Ja. Und so ist es aber auch. Geld stinkt nicht, ne? Aber wenn es darum geht, dass wir recht, dieses Geldwäschegesetz ist eines der schlimmsten, genauso wie das Verschwiegenheitsrecht im Gegenzug zur Verschwiegenheitspflicht. Überall, da wird der Anwalt wieder ausgeforscht, ja, da wird Kanzlei abgehört und was weiß ich, was da alles läuft, kriegst du doch gar nicht mit im normalen Kanzleibetrieb. Wir sind im Prinzip, ich habe heute den Eindruck, man versucht aus Rechtsanwälten Hilfs-Sheriffs zu machen, unter dem Deckmäntelchen, ihr seid anständig, ihr habt moralisch zu sein und blablabla, aber wenn es ums Geld geht, ist es der Justizkasse scheißegal, woher es kommt. Hauptsache, sie haben es. Und wenn wir im Gegenzug, wenn wir uns dann untereinander streiten, gerade im Strafrecht jetzt zum Beispiel als praktisches Beispiel, wenn es um Geld geht aus einer Beutegeschichte, wie auch immer, dann haut auch noch der eine Strafrechtler dem anderen Strafrechtler was um die Ohren, weil er neidisch ist, dass der jetzt den Fall hat und nicht er. Ja, und da brauchst du nur deine Kammer anzurufen und kannst sagen, weißt du was, ich habe gehört, dass der sich bezahlen lässt aus einer Beutegeschichte. Und schwuppdiwupp hast du deine eigene Kammer am Hals. Und dann kriegst du dort ein Kammerverfahren und dann geht es schon wieder um Bußgeld. Auch dort geht es ja um Geld. Kennen Sie den Fall Uwe Hochel? Ich glaube, die Rechtsanwaltskammer jemals gefragt hat, ob eine von seinen verdonnerten Gebühren und Bußen oder so, ob die überhaupt jetzt legal sind oder illegal. Hm. Haben Sie das verstanden? Kennen Sie den Fall Uwe Hochel? Bitte, wen? Staatsanwalt Uwe Hochel. Nee, kenne ich nicht. Wer ist das? Ein verurteilter Staatsanwalt. Ah, schon wieder einer. Ja, ja, da sitzt er im Moment. Zweimal schon festgenommen und zweimal inhaftiert, einmal abgesessen die Haft, einmal zur Untersuchung, Untersuchungshaft. Aha. Und was macht er im Moment? Augsburg. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was aus ihm geworden ist. Ja, gehen Sie mal gucken, weil ich suche jede Menge Juristen und im Moment, ich will vor allen Dingen, ich bin dann auch bei meiner RAG gesessen, wenn ich das verfolge mit den Mitteilungen, wir kriegen ja immer die Mitteilungen, ja, wir sind ja ordentlich, so. Dann lese ich also so und so viele neue Zulassungen und so viele haben aufgegeben oder sind weg. Mhm. Und dann rufe ich den Gläs an, also Dr. Gläs ist der jetzt gerade für mich jetzt meiner in der RAG Freiburg, der Geschäftsführer. Dann rufe ich da unten mal an und sage, sagen Sie mal, Dr. Gläs, wo sind die eigentlich geblieben? Was ist denn aus all denen geworden, die sich erstmal als Rechtsanwalt gemeldet haben und dann irgendwie sang- und klanglos wieder weg sind oder so? Ich hätte gern mal eine Liste davon, habe ich zu ihm gesagt. Mhm. Weil ich suche solche Juristen, das sind hoch ausgebildete Juristen und vor allen Dingen haben sie ihre Lebenserfahrung dazu, das sind super Kollegen, die können wir doch nicht einfach auf die Straße als Obdachlose setzen, oder was? Und da sagt der Dr. Gläs zu mir, es tut mir leid, ich habe nur die Namen, die wir führen und bitte haben Sie Verständnis, aus datenschutzrechtlichen Gründen kann ich Ihnen selbstverständlich diese Namen nicht geben. Mhm. So läuft das immer, ne? Also der Uwe Hochel war Staatsanwalt, wurde verurteilt, weil er von einer Bande Geld angenommen hat, das er auf ein selbst eingerichtetes Konto sich einzahlen ließ. Ja, das ist natürlich so ein bisschen blöd, wenn man das macht. Ja, ist aufgeflogen und hat auch wohl 3,5 Jahre Knast bekommen. Also ich finde das süß, was mein... Ich war ja schon auch überall. Warten Sie mal, rauchen Sie zufällig auch? Nein, nein, nein. Ich muss mir gerade eine Zigarette holen. Warten Sie, ich bin gleich zurück. Jetzt habe ich schon wieder kein Feuerzeug, wo sind denn die blöden Feuerzeuge? Nein, also ich war ja schon wirklich in vielen Einrichtungen mit dieser Mobbing-Geschichte. Mhm. Ja? Ja, ich bin ein absolut psychiatrie-erfahrenes Kind. Und das geht inzwischen so weit, dass ich im Prinzip bei jeder Psychiatrie hier in Deutschland Hausverbot habe. So, so? Ja, ja. Denn jeder weiß, Achtung, wenn die bei uns auf dem Gelände ist, die schmeißt uns sofort die Forensik auseinander. Mhm. Und es ist auch so, ne? Es ist so. Aber Sie hätten gerne ein Wohnmobil mit Einrichtungen, damit Sie durch Deutschland diese brisanten Fälle abarbeiten können? Ja, als ich angefangen habe, war ich irgendwo im Hochschwarzwald und da habe ich jemand zu mir gesagt, du bist halt Feld-, Wald- und Wiesenanwältin, ja? Mhm. Verstehen Sie den Begriff? Ich habe nie einen Fachanwalttitel gemacht, hatte sowieso kein Geld dazu, es war mir auch nicht wichtig und heute bin ich dankbar darum, dass ich es nie gemacht habe. Denn es ist sowas wie der Hausarzt, ja? Es gibt den Spezialisten und dann gibt es den Hausarzt. Aber der Hausarzt ist der, der auf jeden Fall die Gesamt... Nochmal. Akku leer? Nee, eigentlich nicht, aber bei uns fällt manchmal die Anlage aus. Die geht, ja, eben alte Geräte. Ja. Oder wir werden mit abgehört, das sind wir ja schon gewohnt. Uns wird ja aus E-Mail und alles abgeschifft. Ja. Was kostet das Wohnmobil, das Sie benötigen? Keine Ahnung. Ich brauche kein neues. Ich brauche ein kleines, ein praktisches. Ein Hund habe ich noch, das sollte da auch noch ein bisschen reinpassen. Ja. So. Ich will keinen Luxus, auf gar keinen Fall. Ja, so billig wie möglich, aber es muss funktionieren. Sie sagten, Sie hätten doch da ein Fahrzeug stehen, so ein ähnliches. Bitte? Sie hätten dort schon eins gesehen, bei sich in der Umgebung. Wissen Sie was, ich gebe Ihnen gerade mal den Herrn Schmickler, weil der ist bei uns der Autofachmann, der kennt das Auto schon. Dieter, kannst du mal kurz mit dem Herrn Pohlmann sprechen wegen dem Wohnmobil? Warte einen kleinen Moment, Herr Pohlmann. Ja, Schmickler, der Pohlmann. Ja, guten Tag. Ich habe eben erfahren, Sie hätten da wohl schon ein Wohnmobil im Auge, was Sie gebrauchen könnten. Ja, das ist richtig. Das ist aber ein etwas älteres Gefährt, also da gibt es noch einiges dran zu tun. Ja, na gut, man kann natürlich woanders sich noch ein älteres ansehen, was schon ein Fahrbrett ist. Ja, ja, sicher, klar. Nennen Sie mal ungefähr eine Summe. Ja, mein entsprechendes Wohnmobil, was wird das kosten? So ja. 2.000 bis 3.000 würde ich sagen. Wie viel? 2.000 bis 3.000 kann man schon ein Wohnmobil bekommen. Mhm. Ja, würden Sie also mit 10.000 Euro oder 5.000 zurechtkommen? Da käme man mit zurecht, ja. Mhm. Ganz sicher sogar. Ja, gut. Es gibt da Möglichkeiten. Ja, prima, das wäre toll. Mhm. Ich meine, ich kann mich damals daran erinnern, dass der Herr Schellack mit Ihnen ziemlich lang telefoniert hatte. Ja, sicher. Da ging es immer hin und her mit der Frau Kuklinski und mal genau. Wollte man mit Ihnen mal nicht und lauter so Sachen. Ja, ja, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Okay, Herr Pohlmann, dann. Er kommt am Montag auf, der Pohlmann, ah, ja. Er bringt Maske noch mit, er ja, hat noch Latexmaske. Ja. Ja, ich gebe Sie gerade nochmal an die Vertreter, ja. Ne? Wieder hören, Herr Pohlmann. Ja. Also, Herr Pohlmann, soweit alles klar erstmal? Mhm. Ja, achso, zu Bossi wollte ich, ne, ich wollte noch schnell fertig reden mit Bossi. Das Problem bei Rechtsanwalt Bossi war ja, er hat immer gesagt, ich werde im Sattel sterben. Das war ein Spruch von ihm, ja. Mhm. Er war so ein fanatischer Anwalt und er wollte, es hat sich historisch so entwickelt. Rechtsanwalt Bossi hat mit diesem Buch, ich fordere Recht, uns eigentlich die Psychiatrie, ich sag das mal juristisch, salonfähig gemacht. Ja. Wenn heute jemand irgendwas anstellt und egal, ob er nur ein Bier getrunken hat oder eine Haschischpfeife geraucht hat, schon ist der Psychiater da. Ja, und plötzlich haben wir keine Straftäter mehr mit Vorsatz und Schuld, denn die waren ja alle besoffen oder sowas. Aber dann haben wir kranke Menschen und denen muss man helfen. Das ist das juristische Problem, das dem Herrn Bossi passiert ist, damals, 1970. Ich meine, die Fälle, es gibt schon Menschen, die wirklich unglaubliche Straftaten anstellen, die man sich nicht richtig erklären kann. Nur ich würde heute sagen, gerade diese ganzen Sexualbereiche zum Beispiel, wo im Moment haben wir ja das Riesentheater mit dem Europäischen Gerichtshof, dass Deutschland jetzt wieder die Leute da laufen lassen muss und kein Nachbar will sie haben und sogar kein Kinderschänder, ja. So, das sind aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrungsgeschichte, sind das einfach Lebensentwicklungen, die schiefgelaufen sind. Erziehungsprobleme im Prinzip. Oder eine Religion, die dahinter stand. Mhm. Ja, wie das so alles läuft, ne? Nicht vor der Ehe und schon gar keine sexuelle Erfahrung. Wenn es nach der Religion ging, dann müsste ja jeder Mensch sexuell los sein, bis dass er heiratet, dann darf er endlich. Es ist einfach alles absurd. Ja. Es ist absurd. So, aber dadurch, dass diese ganzen sogenannten moralischen Werte, ja, ob das von der Religion ist oder von dem Gesetz oder was weiß ich, was alles anständig ist und der Rest ist unanständig oder sowas, ja, dass das alles versucht wird, dermaßen zu normieren, da kommt natürlich das Einzelgeschöpf nicht richtig mit. Mhm. Und sogar nicht, wenn ein junger Bube ist oder ein junges Mädel. Sie wissen ja selber, wie das bei uns auch war. Wann geht eigentlich Sex los? Eine Grundfrage. Aber noch eine Zwischenfrage. Ja? Sie haben jetzt sehr viele Mandanten zurzeit? Nein, ich muss auch gucken, dass ich mir ein bisschen da, ich reg mich über jeden, ich habe ja diese Heavy-Fälle. Ich habe wirklich die Justiz-Irrtumsopferfälle. Ja. Und da ist jeder Fall wirklich hart und ich lerne jeden Tag neu dazu. Ich bin seit 10 Jahren, ich habe früher mal gesagt, ich habe irgendwann mal Jura von vorne nach hinten gelernt. Mhm. dann habe ich verstanden, wie Jura von hinten nach vorne geht. Und jetzt bin ich in einer Situation mit dem ZEB und diesen ganz historischen Fragen. Moment mal, welches Gesetz gilt überhaupt noch, ja? Jetzt bin ich wieder dabei, den Scheiß nochmal nach vorne zu lernen. Ja, liebe Leute, ich habe nichts dagegen, dass man dauernd was lernen muss im Leben, aber irgendwann sollte man vielleicht mal fertiger Jurist sein, oder? Mhm. Man kann ja nicht sein Leben vorwärts und rückwärts und noch einmal vorwärts. Ja, sind wir hier auf einer Autobahn. Achso, und zu Bossi möchte ich auch noch was sagen. Bei Bossilein fand ich das immer so süß mit seinem Problem mit den Führerscheinen. Haben Sie das mitgekriegt? Dass er zu schnell gefahren sei. Der Bossi hat ein Punktekonto in Flensburg und deshalb hat man ihm den Führerschein weggenommen. Ja, was ist denn passiert? Jetzt sitzt dieses Bossilein da unten in München und muss mal wieder, was weiß ich, quer durch Deutschland zu ihrem Gerichtstermin. Der Junge, der war nur auf der Autobahn im Prinzip. Und dann hat er natürlich dauernd nur die Überholspur benutzt, so nenne ich das jetzt mal übertragen. Er war auf der Überholspur, aber immer auch zu schnell. Denn wenn einer rechts mal schnell nach links auch überholen will, dann kriegt natürlich der Raser von hinten ein riesen Problem. Ja. Und das war Bossis Problem mit dem Führerschein. Und Bossi hat sich ja x-fach vor der Rechtsanwaltskammer München selber verteidigen müssen. Der hatte ja eine Klage nach der anderen von irgendwelchen Richtern und Staatsanwälten, weil er zu frech war. Mhm. Der Bossi lief hier bei uns im Landgericht, das ist historisch belegt, ich habe es nicht erlebt, das war vor meiner Zeit, lief hier der Bossi durch das Landgericht Waldshutingen, da durch die Gänge und brüllte rum, aber so, ich kenne ihn ja auch ein bisschen, in der Bossi, ja, brüllte ganz tief rum, was ist denn das hier für ein scheiß Rechtsmissbrauchsladen oder sowas, ja. Mhm. Also da war er stinksauer. Und Bossi lief dann so rum und ich meine, schauen Sie mal, und jetzt will ich nur mal eine Schiene noch kurz machen. Ich muss auch mal in die Küche, ich muss jetzt mal was kochen, ja. Mhm. Passen Sie auf. Jetzt gibt es diesen Rechtsanwalt Schwenn im Moment. Den kennen Sie doch, oder? Nein, auch nicht. Doch, der gerade den Herrn Kachelmann verteidigt. Nein, kenne ich gar nicht. Ach Leute. Schon mal von gehört. Herr Pohlmann, ab ins Internet, machen Sie sich schlau. Der Herr Kachelmann ist doch unser Wetterfrosch gewesen. Da wird jetzt plötzlich der sexuellen Übergriff. Ja, genau. Genau, so. Jetzt hat sich in diesem Fall der Schwenn, ich weiß nicht, wie der da reinkommt, ich meine, der Herr Kachelmann hat ja schon viel verkaufen müssen, mit den ganzen Gaga-Gutachten, die bei ihm jetzt natürlich da auch rumschwirren oder so. Der ist langsam pleite, der Herr Kachelmann. Also wenn der durch diesen Prozess, selbst wenn er freigesprochen wird, der Mann kommt nie wieder so wie früher auf die Füße. Ja. So, aber dieser Herr Rechtsanwalt Schwenn, Ich lese dann auch die Bildzeitung. Ich lese natürlich auch noch andere Literatur, aber die Bildzeitung, die ist schon wichtig, weiß man ja so, wie die Volksmeinung ist und so, ne? Und dann hopst da auch noch diese komische Elle Schwarzer mit rum und kriegt dann auch noch ihren Kommentarteil ab da, wie das hier jetzt laufen soll mit der Wahrheit und wer lügt und wer lügt nicht und wie was wirklich oder so weiter. Dieser Rechtsanwalt Schwenn, ich finde das so großartig, mit dem stehe ich auch ab und zu mal ein bisschen im Kontakt. Der hat mir am Telefon dann mal gesagt, da gibt es nämlich ein Buch von einer Sabine Rückert, heißt die, Leute, lest dieses Buch. Sabine Rückert, das ist eine Redakteurin der Zeitredaktion, die hat das zusammen mit dem Herrn Rechtsanwalt Schwenn geschrieben. Und da geht es ganz, ganz tief um Forensik und es geht, wem man glaubt und wer ist hier eigentlich krank und warum ist jemand krank und wieso wird sowas behauptet und wieso kann überhaupt sowas passieren. Dieses Buch heißt Unrecht im Namen des Volkes, ist jetzt auch im Goldmann Verlag erschienen als Taschenbuch. Kann man kaufen, kostet irgendwas um die 10 Euro oder sowas. Leute, dieses Buch ist das im Moment Wichtigste. Und das hat Rechtsanwalt Schwenn eben geschrieben, zusammen mit dieser Redakteurin, beziehungsweise sie hat es offiziell geschrieben, aber er wird ja dauernd genannt, ja? Und in diesem Buch, dieses Buch ist heute ein Wissen, das unheimlich toll ist. Und wenn ich jetzt den Rechtsanwalt Schwenn erlebe, wie der vor Gerichten rumtobt, ja? Der belehrt den Richter. Dann belehrt er den Staatsanwalt, dann akzeptiert er keinen Kollegen auf der Gegenseite. Der ist hundsfrech und super toll, dieser Rechtsanwalt Schwenn. Und dieser Prozess, der im Moment läuft mit diesem Herrn Kachelmann, ich sage immer dazu, das wird ein Jahrhundertprozess. Mhm. Denn je nachdem, was jetzt dabei rauskommt, ist unglaublich viele juristische Hintergrundarbeit gelaufen. Es sind die Gutachter endlich mal da, wo sie hingehören. Die werden nämlich im Moment vom Schwenn, die werden gnadenlos alle gegenseitig verschlachtet. Da lässt überhaupt nichts dazu mit diesem ganzen Quatsch. Und das ist jetzt so diese Historie, die sich jetzt entwickelt hat. Zum Beispiel aus Bossi, ja. Bossi hat damit angefangen, diesen ganzen Käse eigentlich salonfähig zu machen. Alle anderen stürzen sich drauf, machen ein Riesengeschäft damit. Und plötzlich haben wir keine Straftäter mehr, sondern jeder hat nur noch irgendwie ein Gaga-Problem oder sowas. Und dann landen die nicht mehr in den Knästen, sondern in der Psychiatrie und müssen dort behandelt werden. Ja? Kostet alles ein Schweinegeld. Alles Unfug auf die Art und Weise. Und jetzt wird sich etwas entwickeln mit solchen Anwälten. Ob ich das jetzt bin, ob das der Herr Schmidt ist oder ob das der Herr Blantico ist, für mich sind das alles Berufskollegen. Mir ist scheißegal, was kann man damit machen, ja? Für mich sind das hochkarätige Juristen, die wirklich was können. Und jetzt wird sich langsam mal wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Und das heißt für uns Juristen, dass wir vor allen Dingen auf dieses Gutachterproblem losgehen müssen. Ja, sicher. Ja, also, das nächste Problem habe ich gerade. Ich habe gerade auch wieder so einen Fall. Ich habe zwei Fälle im Moment. Ich habe einen Gutachter, der was Positives sagt. Der sagt, also pass mal auf, nach der neuesten Lehre, die wir gelernt haben, müsste das jetzt so und so folgen. Das will der vor Gericht erzählen. Dem Richter ist es zu blöd, der will das nicht hören, also kommt der Gutachter gar nicht erst zu Wort. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit der AZK, das ist Ihnen ja auch ein Begriff, oder? Antizensurkon. Ja, genau, mit dem Ivo Sasek. Mhm. Der hofft ja in der Schweiz rum, traut sich nicht ins Ausland, sonst kriegt er einen internationalen Haftbefehl an den Hals, wie er uns erklärte. In dieser AZK-Geschichte ist die gesamte Naturwissenschaft vertreten. Ob das Physiker sind, ob es um Handystrahlen geht, ob es um Medizin geht, da sind immer so diese Alternativmenschen drin und die haben alle eines gemeinsam. Sie sind alle rausgemobbt worden aus ihren Berufen, weil sie eine Wahrheit sagen, die die anderen nicht wollen. Die Lüge lässt sich verkaufen, nicht die Wahrheit. Also, und in dieser AZK, und so bin ich jetzt auch mit dem Herrn Ivo Sasek so im Kontakt mit dieser Organisation in der Schweiz, ich habe mich dort gemeldet mit diesem Stimmrechtsdings da und versucht da ein paar Juristen zusammenzukriegen, europaweit, ja, weil der Ivo Sasek, der ist ja nicht nur Schweiz, der geht ja wirklich überall rum. Und mein Ziel ist es, langfristig, ich weiß nicht, ob ich das noch selber erleben darf, mein Ziel ist es, Menschen aus dieser Gruppe vom AZK, die also aus Erfahrung wissen, dass das so aber nicht stimmt. Ich will diese Menschen in die Gerichtssäle kriegen. Das sind die Gutachter der jetzigen modernen Zeit mit dem sogenannten Standard von jetzigem Wissen und wie das alles so heißt. Ne? So, diese Menschen müssen reden. Tatsächlich passiert in der Praxis aber was ganz anderes. Ich habe ja immer so diese Alten, ja, so diese Hochkarätigen, diese, ach Gott, was sind die alles gescheit, Professor, Doktor, von und zu und hoch und runter, ne? Die erzählen noch die Lehren so, wie sie sie früher gelernt haben und die passen heute nicht mehr. Aber das sind diese sogenannten, wie heißt es da? Na ja, auf jeden Fall. Das sind diese Gutachter, die man hören will, weil das sind doch lebenserfahrene Menschen. Die müssen doch wissen, was sie da erzählen. Wissen sie, was in der Praxis los ist? Das sind die größten Deppen, die gehören in die Rente geschickt und sollen den Mund halten. Ich will die haben, die frisch von der Uni kommen zum Beispiel. Also alles, was im Moment eigentlich in Naturwissenschaften gelehrt wird, ist auf dem neuesten Stand. Die Naturwissenschaften, nicht die Geisteswissenschaften. Die sind genauso alt wie Platon, wir kriegen das nie hin. Aber die Naturwissenschaften auf jeden Fall, die sind auf dem jüngsten wissenschaftlichen Stand. Und diese Menschen, die da frisch von der Uni kommen, die haben jetzt die richtige Ausbildung. Und diese Menschen müssen auch gehört werden. Und dann gibt es natürlich auch schon so eine Zeitgeschichte, zum Beispiel der KVPM in München. Kennen Sie den? Ja. Das ist eine super Organisation. Ich bin so froh, dass es diese Nicola Kramer und diesen Bernd Trepping gibt und dass die das durchhalten. Obwohl sie ja selber als Sekte nur beschimpft werden, ne? Mhm. Aber das sind solche Menschen. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit der Vorbereitung, mit der Demo oder so, ich habe hier ja wirklich die ganze Zeit, bin ich am Rödeln, ich habe den KVBM auch eingeschaltet, ich habe denen auch gesagt, Leute, wir turnen da oben da im Saarland rum am Montag, wenn irgendeiner von euch gerade in der Ecke wohnt, soll bitte dazukommen. So. Aber das sind wirklich diese Menschen, die der KVBM allein mit diesem ganzen Psychoquatsch ist die einzige Organisation, die ich in Deutschland kenne. Es gibt ja auch den BPE, den Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen, ja. Mhm. Aber das ist irgendwie eine komische Veranstaltung. Es gibt noch einiges. Ja, es gibt auch sonst einiges, aber Berlin. Bitte? Berlin. Ja, der René Talbo, jojo. Ja, ja. Wissen Sie, wie der mich mal genannt hat? Nein. Ich sei die Maria Theresia aller juristischer Schlachthöfe. Eieiei, das ist aber auch ein Kosename, hä? Mhm. Das hat er natürlich sarkastisch gemeint. Ich habe den René auch vor ein paar Jahren mal getroffen in Dresden. Na, wir kannten uns ja auch noch vom Telefon und E-Mail und sowas, ja, und dann haben wir uns persönlich gesagt, ich kam nicht zu Wort. Der René war so am Schimpfen, ich kam nicht zu Wort. Das war nur noch ein Wasserfall, der Mann. Ja. Also, und wir hatten, das war ein Treffen halt, und ich hatte da auch nicht so viel Zeit. Naja, auf jeden Fall, auch das, was René Talbo macht, ist natürlich hervorragend. Nur ist es halt für jeden dann auch wieder so, jeder sieht immer nur sich und seine Welt und seine Ziele, die er hat, die sind natürlich nicht immer identisch mit den Zielen der anderen. Man muss da schon eine gewisse Ausgleich reinkriegen, dass man sich wenigstens zuhört gegenseitig, ja? Haben Sie am 4.2. etwas vor? Ich glaube, ich sollte da irgendwie zum 4.2. Ja. Nee, glaube ich noch nicht. Ende Februar. Habt da einen wichtigen Straftermin. Man möchte da wahrscheinlich mich für prozessunfähig erklären, hat der Richter so angedeutet. Ach, geht das bei Ihnen auch schon? Und Psychiater ist auch geladen. Mhm. Und den Fall möchte ich Ihnen mal so in einem E-Mail darlegen, wie es aussieht. Und wo findet der Prozess statt? Bielefeld. Ach, wieder so weit weg, Leute. Ich hocke hier unten an der Schweizer Grenze. Ja, aber das heißt ja nicht, dass das so alles sein muss. Sie hatten ja Vorstellungen, die man realisieren kann. Ja, nicht nur. Ich weiß auch, wie es geht. Ja. Aber das Allerwichtigste bei diesen Dingen ist auch wirklich, man darf trotz unterschiedlichster Ziele, man darf nicht so weit gehen, dass man sich immer verstreiten muss. Dieser Schellack zum Beispiel hier bei uns. Ja. Das war wirklich so, ich war die Einzige und ich bin bis heute davon überzeugt, ich bin hinter diesem Mann gestanden, auch wenn er mich angegriffen hat wie eine Teufel. Ich bin ja, wir hatten einen Streit hier und die Polizei hat mich mitgenommen, nicht den Scheller. Mhm. Sie hat mich mitgenommen, habe ich auch gedacht, also du bist doch ein Oberrindvieh. Naja gut, auf jeden Fall, es war dann schade, dass er eigentlich ausgezogen ist, aber er war dermaßen unter Strom und unter Spannung und bei ihm war die Sache noch nicht so lange vorbei. Er wollte sofort alles sofort gleich geregelt kriegen. Und da waren ja auch große Familienprobleme dahinter, da war eine zerstörte Firma dahinter. Ich konnte das gut verstehen. Und dann hat er mir noch erklärt, dass er in der Psychiatrie sitzt und dann auch noch vernommen wird in der Psychiatrie. Voll gepumpt mit Psychopharmadrogen. Und da kommt irgendwie so Ermittlungsbehörden, egal jetzt welche, kommen da und wollen von ihm noch wissen, was denn eigentlich los war. Mhm. Das ist absolut unzulässig. Ja. Ja, aber es wird halt gemacht. In der Psychiatrie passieren ja auch solche Dinge, wie das nichts verjährt. Ja. Ja. Wenn Sie mal irgendwo jemandem da irgendwie mal wüten, da weiß ich jemanden irgendwie so ein paar um die Ohren hauen oder so, dann ist das Ding mal irgendwann verjährt. In der Psychiatrie bleibt es lebenslänglich eine Krankengeschichte und der erste Vorfall wird auch nach 100 Jahren noch einmal aufgerollt. Sie sind immer noch krank. Mhm. Und das ist was ganz Fatales, dass eigentlich von den gesetzlicher Logik heraus nicht gehen kann, bis auf Mord. Es gibt aber nur einen Straftatsbestand, der wirklich nicht verjährt, das ist Mord. Alles andere verjährt irgendwann. Völkermord, Mord, genau. Ja, also. Wenn ich Ihnen helfen soll, Herr Pohlmann, mache ich. Muss mal gucken, wie ich da hochkomme. Und eins kann ich Ihnen auch sagen, das ist der nächste Streit, den ich habe. Ich ziehe nie wieder so eine schwarze Robe an. Sondern? Ja. Ohne Robe? Also, ja, jetzt ist aber gut, ne? Ja, natürlich, erstmal ohne Robe. Also, als... Ich bin dabei, eine eigene Rechtsanwaltsrobe zu kreieren, damit man auch mal optisch im Gerichtssaal darstellen kann, die zwei geilen Vögel da, das sind die Staatsjuristen, ja? Aber der Rechtsanwalt, der hat eine ganz andere Rolle und der muss auch nicht so aussehen wie die drei. Mhm. Da bin ich auch dabei, mit der Robengeschichte. Ja. Da müsste ich mal, ich habe da schon überlegt. Sind Sie heute Abend noch erreichbar? Ja, bin ich. Warum? Ja, eine Person, die Ihnen Unterstützung leisten könnte, möchte wenn ich gleich mal kontaktieren. Hätten, wissen Sie, wie meine Robe grundsätzlich aussieht? Ich meine nicht das Nähen, ich meine Geld. Ja, ich meine jetzt nicht Geld, jetzt passen Sie mal auf, wie die Robe grundsätzlich aussehen sollte. Wie zum Beispiel? Ich bin der Meinung, wir sind die Kämpfer des Rechtes. Mhm. Ja, so. Und wie sieht denn eigentlich ein Soldat aus? Was hat denn der an? Ein Soldat? Ja, Flecken. Ja, Flecken brauchen wir nicht unbedingt. Und sonst gibt es da diese Schulterklappen und Brusttaschen und quer... Also jetzt mal grundsätzlich gesagt. So ein Band, so ein Lederband oder was in der Art. Ja, passen Sie auf, grundsätzlich. Effekte, Insignien. Erstens mal muss das Ding ein Strampelanzug sein. Also so ein Overall. Ach so. Ja. Naja, damit es irgendwo reinzieht, wenn gerade Fenster offen steht oder so. Mhm. So, erstmal der Strampelanzug und obendrauf natürlich die passende Jacke. Mhm. Ne? Ich habe mein Leben lang immer so gern diese Hosenanzüge getragen und plötzlich werden die nicht mehr hergestellt. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde keine Firma mehr. Früher gab es die mal im Klingelverlag oder so. Ich habe noch so einen Teil. Ich habe noch einen. Und der sieht sogar, das ist sogar ein ganz netter Anzug. Aber ich weiß nicht, ob meine Körpergröße im Moment da noch reinpasst. Aber auf jeden Fall vom Prinzip her, ja. Ich will auch, dass in Gerichtssälen der Rechtsanwalt anders aussieht als die zwei anderen Galgenvögel. Mhm. Da hat übrigens der Herr Franz, Franz Hölz, den können Sie doch, oder? Den ja, sicher. Den Spitzbubenerlass, kennen Sie den nicht? Ja, Hölz und Nägele und andere. Richtig. Kennen Sie den Spitzbubenerlass? Nein. Dann rufen Sie den Franz an, der soll Sie ihn rübermailen. Ja. Da steht genau drin, warum. Und ich bin der Meinung, wir müssen das nicht noch weiter mitmachen. Wir sind ein unabhängiges Organ der Rechtspflege, wird behauptet. So. Und so sollten wir uns auch optisch darstellen. Mhm. Okay? Ja, gut. Nur als, und dazu brauche ich eine Schneiderin, weil ich weiß schon, wie meine aus. Wissen Sie, ich finde auch jeder... Wird man Sie denn reinlassen mit einer anderen Robe? Bitte? Wird man Sie denn da hinlassen mit einer anderen Robe? Das weiß ich nicht so richtig, ich werde es dem Richter erklären. Ein bisschen anders darf sie sicherlich aussehen. Sind ja alle Roben ein bisschen anders. Je nach Hersteller. Ja, es geht um diesen komischen Kittel. Ja. Die Robe ist eigentlich aus der historischen Gesicht von einem Pastorkittel abgeleitet. Mit einem Unterschied, sie hat keine Kapuze. Ja, ja. Aber sonst, also hören Sie mal, aber ich bin der Meinung, Bossi fing dann auch mal irgendwann an zu beten am Ende seines Lebens und wartete auf die Gerechtigkeit von oben. Ich bin der Meinung, wir sind vor irdischen Gerichten. Und in irdischen Gerichten wird nicht gebetet, sondern da wird richtig zur Sache diskutiert, was überhaupt los war, wer hier geschlampt hat, wo die Ermittlungen falsch liefen oder was auch immer. Und wer hier lügt, da wird gekämpft. Im Prinzip bin ich im Gerichtssaal auf einem Schlachtfeld der Gerechtigkeit. Ja. Ohne Waffen. Kommt keiner dabei so rum, außer dem Betroffenen der Arme, mit der da gleich abgeführt wird und muss dann in den Knast oder so was. Ne? So. Und das sind alles so diese Hintergründe, die sich in den letzten 10 Jahren bei mir herauskristallisiert haben. Hier wird nicht gebetet. Und diese blöden Justizsprüche, muss ich wirklich sagen. Ne? So dieser blöde Spruch. Zum Beispiel der Herr Bossi hat ja in seinen Büchern geschrieben von Justizlotto. Ne? Mhm. Jetzt treffen wir uns alle und dann spielen wir mal eine Runde Justizlotto. Jeder darf mal würfeln und dann gucken wir mal, wer die besten Würfel, wer den besten Ding hat. Das ist alles dummes Zeugs. Das stimmt alles nicht. Es geht in Wahrheit um Korruptionen, es geht um Absprachen, es geht um Deals. Und Bargeld. Und um Erpressung. Wenn mich ein Staatsjurist in einer Rechtsanwaltskanzlei anruft und sagt, sagen Sie mal, ich hätte das aber gerne anders und du funktionierst jetzt. Dann muss man zum Beispiel auch wissen, was der Unterschied zwischen Pflichtverteidigung und Wahlverteidigung ist. Mhm. Ja, es gibt doch diese Mensch, oder PKH, da gibt es ja auch so eine Riesengeschichte. Darf ich das noch schnell erzählen? Mhm. Was mich immer aufgeregt hat, es war schon damals so, da saß ich in meiner Schwarzwaldskanzlei und hatte PKH für eine Scheidungssache, Prozesskostenhilfe. Mhm. Kenne ich ja. Also, wissen Sie, wann die bezahlt wird? Sie haben also als Schuldner die Staatskasse und wissen Sie, wann die endlich zahlen? Nein. Also bei mir war das dann immer so ein Dreivierteljahr später. Wie soll das denn gehen? Ich habe Monat für Monat meine Mitarbeiter zu bezahlen, ich muss meine Kanzleimiete bezahlen, ich muss jedes Buch selber bezahlen. Ja. Ja, und die Staatskasse dann? Früher hieß es mal im Verwaltungsrecht, die Staatskasse musst du nicht zwingen, die weiß schon selber, was richtig ist, die wird schon. Herr Verwege, Banane. Jetzt habe ich gerade wieder so einen Fall, einen Psychiatriefall in dem Fall, da sehe ich, wie der Kollege mit seiner Pflichtverteidigung rumdiskutieren musste, da wurde erstmal die Höhe des Honorars bestritten, da musste der Landgerichtsrevisor noch dran, musste das entscheiden, dann ging das alles nochmal vors Gericht, so, dann hat er sein volles Honorar immer noch nicht gekriegt, sondern mit Abstrichen, sowieso bei PKH oder Pflichtverteidigung, sind ja sowieso mit einem ganz andere Sätze als normal. Und als er das Geld dann endlich hatte, war es auch wieder über ein Jahr vorbei. Ah, das ist der Hammer, so lässt man Rechtsanwälte und ihre Unternehmen ausbluten. Deshalb muss sich auch niemand wundern, dass Rechtsanwälte so ungern PKH oder Pflichtverteidigung machen. Wenn die Gelder ein Dreivierteljahr zu spät sind, kommen, dann bin ich schon vorher in der Insolvenz, ist doch logisch. Ist das denn bei PKH bundesweit so, dass die das ist überall so. Diese Gerichtskassen, die zahlen immer total zeitversetzt Und es ist wirklich in der Praxis so, ein Dreivierteljahr müssen sie fast immer rechnen. Mhm. Das ist der Hammer. Wie kann ich denn da meinen Laden halten? Erschwert. Ja, vor allen Dingen, wer finanziert mir denn die Zwischendurchstrecke? Soll ich einen Kredit aufnehmen bei der Bank, dann habe ich nachher die Zinsen. Ja, soll ich der Staatskasse dann noch die Verzugszinsen reinstellen? Wissen Sie, was jetzt ein Ding ist, was mir viel, viel besser gefällt? Ich habe mich auch schon immer aufgeregt mit diesem blöden Zeitversetzen und so. Haben Sie schon mal versucht, einen Mahnbescheid gegenüber einem Landrat zu stellen? Nein. Geld? Bin ich gerade dabei. Ich habe unseren Landrat nämlich hier mal auflaufen lassen. Man muss ja die Fälle manchmal ja auch mal ein bisschen anschieben, damit es überhaupt ein Fall werden kann. Ja. So. Und der kriegt jetzt von mir einen Mahnbescheid um die Ohren. Ja. Und Stuttgart übrigens auch. Da geht es um Gerichtskosten, die ich dauernd bezahlen soll. Ich hatte dort einen Rechtsstreit geführt für obdachlose Frauen und habe eine Sammelklage gemacht. Das Ergebnis war vom Sozialgericht, dass kostenfrei wäre, wurde ein Teil abgetrennt ans Verwaltungsgericht, das kostenpflichtig ist. So, und dann habe ich natürlich noch die Gerichtskosten um die Ohren gekriegt vom Verwaltungsgericht. Dann habe ich diesen Präsidenten da angeschrieben, nee, erstmal die Gerichtskasse, habe gesagt, wisst ihr was, so geht das nicht, das war eine Sammelklage für alle, es geht um politische Verhältnisse, ich bitte um Erlass. Dann kriege ich von denen zurück, hier wird überhaupt nichts erlassen, wenn du jetzt nicht bezahlst, dann schicken wir dir ein Inkassobüro an den Hals. Mhm. Dann habe ich der Gerichtskasse erzählt, was ist denn das für ein Quatsch, ihr seid doch im Staatsdienst, wieso braucht ihr denn selber auch schon ein Inkassobüro? Und auf jeden Fall, ich war stur, ich habe gesagt, ich zahle keinen Cent. Habe aber schon vorsorglich immer mal brav so 5 Euro weise, jeden Monat. Ne? Hab gesagt, Hartz IV und so, geht nicht anders. Und macht man. So, und dann läuft es, das läuft bis jetzt noch. Ich wollte es nämlich neulich mal löschen, das muss ich auch nochmal tun, wenn ich Zeit habe. Herrgott, ich habe so viel zu tun, ich habe nicht mehr Zeit für meine eigenen Angelegenheiten. Auf jeden Fall war dann ein Riesenschriftwechsel, weil die Gerichtskasse meinen Stundungsantrag an den Präsidenten des Verwaltungsgerichtes von Stuttgart weitergeleitet hat. Von dem kriege ich plötzlich Antwort und er sagt zu mir, also wissen Sie, nee, erlassen tun wir gar nichts, wir sind ja pleite, wir brauchen ja jeden Cent, ne? Ob du Hartz IV hast oder nicht, ist doch egal, wir sind alle so pleite, wir brauchen auch dein Geld. Es wird gar nichts erlassen, aber im Übrigen, das fand ich dann so süß, das war so ein kleiner Dreizeiler von dem Präsidenten, steht dann noch am Ende, im Übrigen können Sie ja eigentlich auch Stundungsantrag stellen bei der Gerichtskasse. Dann nehme ich das Ding in Kopie, schreibe es der Gerichtskasse und sage mal, was will denn der Präsident? Kennt der sich nicht aus? Ich habe doch von Anfang an bei euch um Stundung, Erlass oder wie auch immer gebeten. Wieso muss ich mich denn jetzt von einem Verwaltungsgerichtspräsidenten belehren lassen, wie ich mit euren Kosten umzugehen habe? Ja, sag mal, in welchem Laden leben wir eigentlich? Hat der Jura verpennt oder ich oder wie war das? Oh, ich kann Ihnen sagen, ich habe Dinge erlebt, Herr Pohlmann. Das ist wirklich einfach. Jedes Stück Papier, was ich im Moment von Staatsjuristen kriege, ist wirklich frei. Aber wissen Sie, was noch lustiger ist? Sind Sie noch dran? Ja. Noch lustiger ist meine Idee mit diesem Behörden- und Justizpapier-Müllmuseum. Wenn Sie, ja, das war meine Idee, auf die Idee bin ich letztes Jahr gekommen. Ich habe gesagt, wenn ich diesen ganzen Krempel von diesen Volljuristen, ja, dann ist es der Bürgermeister, das ist der Landrat und was weiß ich, wie die alle heißen, sind doch alle so hochgradig ausgebildet. Wenn ich diesen Wisch, wenn ich das sehe, was die schreiben und daran erkenne, wo die eigentlich denken lassen oder wie, dann sage ich, wisst ihr was, ihr hier für einen Murks schreibt, das gehört nicht aufs Klo, wie ein falsches Fehlurteil, mit dem man sich noch höchstens ins Allerwerteste abputzen kann. Nein, Leute, ich häng das für euch an die Wände und die ganze Öffentlichkeit, euer Ewiges im Namen des Volkes. Ihr habt's geschrieben, ihr habt's gemacht, ich häng diese Dinger an die Wand und jeder darf es sehen. Genau. Das ist auch noch etwas, was ich gerne vorwärts treiben will, weil ich habe bis jetzt noch kein Haus. Ich habe hier den Bürgermeister... Man macht sowas im Internet, alle... Ja, das machen wir auch ins Internet, aber ich brauche es auch real. Ja. Ja, und ich habe schon, also jetzt in meinen Kreisen, jeder steht zu Hause rum und sammelt sein Zeugs raus, weil ich gesagt habe, ich brauche nur die Urteile, nicht jetzt den ganzen Fall. Wir nehmen das Urteil, das Endergebnis und ihr schreibt höchstens noch einen Zweizeiler selber drunter. Ja, das ist deshalb passiert, weil man dem geglaubt hat und dem und mir mal wieder nichts oder wie auch immer, wie es halt war, je nachdem, was prozessual passiert. So ein Museum hätte ich gerne. Und die Grundidee davon ist angelegt an das Tagebucharchiv. Kennen Sie das? Nein. Schauen Sie mal ins Internet. Ja, Tagebucharchiv e.V. Ich muss jetzt noch in die Küche und dann muss ich noch zur Bahn die Karte kaufen. Und wir sehen uns am Montag. Aber wenn Sie irgendwo in diesem Deutschland ein verfallenes Haus finden, am besten unter Denkmalschutz, dann machen wir nämlich beides, ein denkmalgeschütztes Haus, mit dem man sowieso nichts mehr anfangen kann, kannst du ja nicht umbauen, aber du kannst daraus noch ein Museum machen, sowohl für sich selbst, wie auch zum Beispiel mit so einem Inhalt. Mhm. Na, das heißt dann halt Behörden- und Justizpapier-Müllmuseum, weil es ist für den Betroffenen Müll. Wenn Sie eine Fehlentscheidung in der Hand haben, müssen lesen, dann müssen Sie sich wehren, dann müssen Sie sich alle Instanzen und irgendwann habe ich dann die biologische Endlösung, weil die Akten ziehen sich durch. Ja. Ja? Ja, und irgendwann kann der Betroffene nicht mehr. Irgendwann ist es ihm egal, dann macht er auch die Post nicht mehr auf, es geht ihm alles am Arsch vorbei, weil es einfach Unfug ist von Anfang an. Und es zerstört Existenzen. Und deshalb rede ich heute übrigens, was Mobbing betrifft oder auch sowas, was so alles in der Justiz betrifft. Nö, den Beweisantrag nehme ich nicht. Nö, den will ich auch nicht hören. Und du hältst jetzt den Mund und sie angeklagt, wenn sie sich nicht endlich benehmen, dann lass ich sie von der Polizei rausbringen. Wir verhandeln ohne sie. Das ganze Murkszeugs ist für den Betroffenen im Prinzip nichts anderes als Psychoterror. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem gleichen Ergebnis. Mhm. Ja gut, bis dahin. Danke, okay. Auf Wiederhören. Tschüss.